sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Januar 2026 starten wir mit einer Gratulation an die Informationsstelle Militarisierung, kurz IMI, aus Tübingen. Diese besteht seit 30 Jahren. Dann kommen wir zum Europäischen Lieferkettengesetz, den Wahlen in Chile, der Barbarisierung der Gegenwart und zuletzt, was die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den Taliban bedeutet. Dies sind unsere Artikel. Wir streifen aber auch die Kontokündigungen der GLS-Bank und einen offenen Brief dazu, den ihr oder Organisationen, die ihr kennt, unterzeichnen könnten. Unser erster Artikel ist aus der anarcho-pazifistischen Monatszeitung aus Münster, der Graswurzelrevolution, die einen längeren Artikel zu 30 Jahren IMI, also Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen, in ihrer Januarausgabe hat. Den Artikel haben wir geteilt. Bewegung im Wandel der Zeitenwende. 30 Jahre Informationsstelle Militarisierung. 30 Jahre antimilitaristische Aufklärungsarbeit. Die Informationsstelle Militarisierung e.V., EMI, wurde 1996 von AktivistInnen aus dem linksalternativen und antimilitaristischen Spektrum der neuen sozialen Bewegung ins Leben gerufen. Der gemeinnützige Verein wurde 2011 mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet und hat heute etwa 300 Mitglieder. EMI-Gründungsmitglied Tobias Pflüger war lange Zeit auch Autor und Mitherausgeber der Graswurzelrevolution, bevor er 2004 als Parteiloser für die PDS ins Europaparlament einzog. Auch andere IMI-Mitglieder waren und sind häufig AutorInnen der Graswurzelrevolution. Die Graswurzelrevolution-Redaktion sagt Danke, gratuliert herzlich zum 30. IMI-Geburtstag und freut sich auf weitere 30 Jahre gute Zusammenarbeit. IMI-Referent Christoph Marischka reflektiert im folgenden Artikel die Geschichte der Remilitarisierung und zieht eine Zwischenbilanz zur Arbeit des antimilitaristischen Thinktanks IMI. Der Autor gibt hier seine eigenen Positionen wieder, die zwar zu großen Teilen, aber nicht überall, BSW, Palästina-Solidarität, einen Konsens in der Gruppe abbilden. Die Informationsstelle Militarisierung, IMI, wurde vor 30 Jahren in Tübingen gegründet. Anlass waren damals erste kleine Auslandseinsätze der Bundeswehr und die Aufstellung des Kommandos Spezialkräfte, KSK, im nahegelegenen Calw. Vor dem Hintergrund einer grundsätzlich eher pazifistischen Haltung von großen Teilen der deutschen Bevölkerung und Medien. Einige Friedensbewegte aus der Region erkannten damals eine Tendenz zur Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Die gängige Parole der Friedensbewegung lautete in jener Zeit noch: deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Tatsächlich hatten fast alle Regierungen der BRD auch zuvor auf eine Stärkung der eigenen Souveränität und Rolle in den internationalen Beziehungen hingewirkt, zuvor aber unter dem skeptischen, wachsamen Auge der sogenannten Siegermächte. Nicht nur aus dem Osten und einem gesellschaftlichen Pseudokonsens des Nie wieder, der auch antifaschistisch getragen war. Der Umbau zur Interventionsarmee ging nach dem 2+4-Vertrag von 1990 relativ diskret vonstatten. Militärische Angelegenheiten wurden damals am ehesten noch auf den Lokalseiten der regionalen Tageszeitungen mit militärischen Liegenschaften behandelt und uns meist noch per Post zugesendet. Auch die Veröffentlichung neuer strategischer Dokumente der Bundeswehr, der NATO und zunehmend der EU waren damals kein großes Thema in der Presse, wurden von uns aber mit den lokalen Informationen zusammengeführt, um eben jene Tendenz zur Militarisierung der deutschen Außenpolitik herauszuarbeiten und damit einer organisatorisch breit aufgestellten, von der Reichweite und gefühlten Relevanz her, aber abnehmenden Bewegung zur Verfügung zu stellen. Die Ära der Auslandseinsätze. Die Entwicklung um die deutsche Beteiligung am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und die NATO-Operation infolge der Anschläge vom 11. September 2001 waren komplex und herausfordernd. Zusammenfassend und zugespitzt bestanden sie für uns darin, dass weite Teile der antifaschistischen und grünen Linken einer globalen Rolle Deutschlands und der Bundeswehr zunehmend offen und propagandistisch zur Seite standen. Deutsche SoldatInnen sollten plötzlich helfen, westliche Werte zu exportieren oder einen, in Anführungsstrichen, neuen Holocaust zu verhindern. Es folgten gut 15 Jahre, in denen wir uns mit den Absichten, der Relevanz und den Folgen deutscher Auslandseinsätze beschäftigt haben und mit den EU- und NATO-Strukturen, in die sie eingebettet waren. Den Ländern und Gesellschaften, in denen sie stattgefunden haben, konnten wir dabei in einer oft reflexhaften Analyse und Bewertung allenfalls ansatzweise gerecht werden. Das allerdings hatten wir mit den jeweiligen Planungsstäben in NATO, EU und Bundeswehr gemeinsam und mit deren PropagandistInnen in Wissenschaft und Politik. Oft saßen wir in diesen Jahren mit ProtagonistInnen der deutschen Aufrüstung auf Podien, die von Verantwortung geredet haben, um die Präsenz und den Tod deutscher SoldatInnen in Kongo, in Mali, in Afghanistan und so weiter zu begründen. Rückblickend lässt sich feststellen, mit Verantwortung hat das alles so gar nichts zu tun. Afghanistan hat jedoch echte Kriegserfahrungen, echtes Heldengedenken, echten Militarismus zurück in die deutsche Gesellschaft gebracht. Was seit der von Bundeskanzler Scholz 2022 verkündeten Zeitenwende passiert und diskutiert wurde, wäre ohne die scheibchenweise Reetablierung des deutschen Militarismus in der Ära der Auslandseinsätze schwer bzw. noch schwerer denkbar gewesen. Wir haben in diesen Jahren auch die EU-Militarisierung und NATO-Osterweiterung kritisiert und die Entstehung jener Netzwerke und Strukturen, die nun offenbar vollends das Ruder übernommen haben. Beispielhaft sei hier etwa das Projekt Neue Macht, Neue Verantwortung genannt, das von der Stiftung Wissenschaft Politik und dem German Marshall Fund initiiert zahlreiche Thinktanks, Leitmedien, SpitzenpolitikerInnen und Industrieverbände darauf einschwor, dass Deutschland außenpolitische Führung übernehmen und hierfür auch mehr militärischen Einsatz in die Waagschale werfen solle. Auch der Umbau der NATO-Strukturen, deren verstärkte Aufrüstung und zunehmende Schwerpunktverlagerung Richtung Osten war bei uns ein beständiges Thema. Wir warnten vor den geopolitischen Folgen der beständigen Versuche von Regime Change, gerade auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR sowie einer angestrebten NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens. Das waren zu jener Zeit Positionen, die auf Podien und in den Leitmedien unbeliebt, aber geduldet, im Sinne einer angestrebten Pluralität gelegentlich sogar erwünscht waren. Rüstungsexporte, die Auseinandersetzungen um die Anschaffung bewaffneter Drohnen oder die Rolle der Bundeswehr in Klassenzimmern und Unis sind Beispiele für Debatten, bei denen Leitmedien und auch regierungsnahe Institutionen teilweise offen für kontroverse Diskussionen und widerständige Positionen waren. Die IMI war über diesen Zeitraum für große Teile des linken Spektrums, die Friedensbewegung und teilweise auch darüber hinaus eine der ersten Adressen, um antimilitaristische Kampagnen mit Recherchen zu unterfüttern und entsprechende Positionen öffentlich zu vertreten. Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine und der anschließenden Ausrufung der Zeitenwende hat sich vieles verändert. Aufrüstung und Militarisierung haben sich seitdem in einem Umfang beschleunigt, den wir kaum für möglich gehalten hätten, ebenso wie die Verrohung der Debatten. Wir können das nicht belegen oder quantifizieren, aber aus unserer täglichen Arbeit als Informationsstelle und unseren vielfältigen Kontakten innerhalb der Friedensbewegung ergibt sich recht eindeutig das Bild, das vielen Menschen durchaus auch körperlich und psychisch auf die Gesundheit geschlagen hat. Einige verdienstvolle MitstreiterInnen sind gerade in den ersten 15 Monaten nach dem 24. Februar 2022 aus dem Leben geschieden. Wir können die Kritik nachvollziehen, dass Zeitenwende nur in Anführungsstrichen benutzt werden sollte, weil der Begriff inhaltlich nicht treffend ist. Der deutsche Imperialismus ist schon früh nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg wieder auferstanden und hat sich spätestens nach der sogenannten Wiedervereinigung zunehmend Bahn gebrochen. Aus unserer Sicht kann man aber zumindest von einer kulturellen Zeitenwende sprechen, seit nicht nur pazifistische und antimilitaristische Positionen in den Leitmedien bis tief ins Feuilleton, lokale Kulturinstitutionen oder das vermeintlich politische Kabarett aggressiv und offen diffamiert werden, sondern auch dezent abwägende Positionen, keine Panzer oder keine Taurus in die Ukraine zu liefern, kampagnenartig lächerlich gemacht werden. Tatsächlich artikulieren konnten sich diese Positionen kaum noch. Auf der anderen Seite scheint plötzlich alles erlaubt. Die Zusammenarbeit mit oder Verharmlosung von ukrainischen Faschisten, Die positive Bezugnahme auf das deutsche Rüstungswunder, das Vokabular von Kriegstüchtigkeit und Abnutzungsraten von Menschenmaterial, Formulierungen wie der Truppe gehen die Indianer aus, Werbung für Waffensysteme im Kinderfernsehen. Zugleich nahm die veröffentlichte Meinung letztlich postfaktische Züge an, etwa wenn es um die Erfolgsaussichten von Sanktionen, den bevorstehenden russischen Zusammenbruch, die Erfolgschancen der Frühjahrsoffensive oder eine Rückeroberung der Krim ging. Zweifel hieran wurde reflexartig als Kreml-Propaganda zurückgewiesen und sanktioniert. Kritik hieran wiederum schaffte es so gut wie nicht mehr in den leitmedialen Diskurs und fand entsprechend überwiegend in alternativen Medien und Filterblasen der sozialen Medien Resonanz, in denen oft zugleich rechtsoffene oder verschwörungstheoretische Positionen geduldet wurden oder gar dominierten. Dasselbe galt für durchaus valide Argumente wie den Verweis auf die Vorgeschichte der NATO-Osterweiterung. Jetzt kommt der zweite Teil des Artikels zu 30 Jahren Informationsstelle Militarisierung. Dasselbe galt für durchaus valide Argumente wie den Verweis auf die Vorgeschichte der NATO-Osterweiterung oder die simple Tatsache, dass mehr Waffen auch mehr Tote bedeuten. Diese massive Polarisierung erfasste auch vor allem institutionalisiertere linke Organisationen und wurde durch diese repetiert. Gewerkschaftsspitzen, Linkspartei und auch Attac übernahmen die Rede davon, dass es keinen Siegfrieden geben dürfe. Putin bzw. Russland allein verantwortlich sei, die Ablehnung selbst spezifischer Waffenlieferungen, das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine leugne und so weiter. Dies machte es umso leichter, entsprechende Positionen zu diffamieren und in die rechte Ecke zu stellen. Es war eine Zeit äußerst schwieriger Diskussionen um Bündnisse und Aufruftexte. Teile der klassischen Friedensbewegung strebten aus einer durchaus berechtigten Sorge vor einem nuklearen Armageddon möglichst breite, teilweise auch rechtsoffene Bündnisse an und versuchten offenbar, an die Empörung über den Umgang mit der Pandemie anzuknüpfen. Andere klassische Bündnispartner passten sich weitgehend dem leitmedialen Diskurs an. Antifaschistisch geprägte Strukturen mobilisierten oder hetzten im Einklang mit diesen gegen Friedensdemos. Vermeintlich anarchistisch geprägte mobilisierten im militärischen Sinne für den Kampf in der Ukraine, während sich die AfD als Friedenspartei inszenierte. Die EMI galt in unterschiedlichem Maße für alle diese Spektren, außer natürlich die AfD, als eine Art Instanz, wurde gewissermaßen zum umkämpften Terrain. Wir versuchten grob zusammengefasst zu vermitteln, ohne Positionen gegen Waffenlieferungen, Aufrüstung und NATO-Apologie aufzugeben, breite Bündnisse zu ermöglichen, ohne rechte Positionen zu dulden, wo Rechtsoffenheit anfängt, war aber in der hektischen und hysterischen Debatte auch bei uns manchmal umstritten. Auch wenn sich die Aufrüstungsspirale weiter beschleunigt, hat sich zumindest die Verwirrung innerhalb der Bewegungen etwas beruhigt. Mit dem BSW hat sich eine neue Struktur gebildet, die der Weltkriegsgefahr auf parlamentarischer Ebene entgegenwirken will, ansonsten aber in ihren Positionen uneindeutig bis hochproblematisch rechtsoffen bleibt. Sie kommuniziert auf eigenen Kanälen und hat zum Beispiel am 3. Oktober 2025 auf Demos mobilisiert, die zuvor schon links ausgerichtet waren und trotzdem blieben. Das hat auch damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren viele klassenkämpferische Organisationen gewachsen sind oder gegründet wurden, die Themen wie Aufrüstung und Wehrpflicht in jeder Hinsicht selbstverständlich und erfolgreich in den Mittelpunkt ihrer Mobilisierung stellen. Ihre klar antifaschistische Ausrichtung ist eine Entlastung gegen zwischenzeitlich durchaus existierende Querfrontbemühungen. Ihre für die Mobilisierung gerade der jüngeren Generation offenbar hilfreiche, recht bedingungslos wirkende Palästina-Solidarität allerdings bisweilen befremdlich. Im leitmedialen Diskurs ist die Forderung nach Verhandlungslösung vom Schmähbegriff zum Feld geopolitischer Auseinandersetzung zurückverschoben. Die Reste der leider schrumpfenden Klimagerechtigkeitsbewegung haben das Thema Rüstung durchaus auf dem Schirm. Auch in der Linkspartei, Attac und von der Basis in die Gewerkschaftsspitzen setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass eine Vervielfachung der Rüstungsausgaben nicht zum Nulltarif zu haben ist und Sozialabbau impliziert. Die Wehrpflicht ist ein wirklich spürbarer Epochenbruch, der eine Generation betrifft, die nach Pandemie und Klimaprotesten eine geradezu notwendige politische Desillusionierung mitbringt, die durchaus Potenzial birgt. Auch die Kulturszene und Teile der Wissenschaft sind aus ihrer Schockstarre erwacht, gründen oder reorganisieren Strukturen, die sich von ihrem mittlerweile olivgrünen Milieu und dessen Velitismus entschieden abgrenzen. Aus Sicht der IMI ergibt sich demnach, nach sehr schweren Jahren, zumindest ein gemischtes Bild. Die Rüstungsspirale beschleunigt sich derzeit ungebremst weiter. Zugleich wachsen und konsolidieren sich widerständige Bewegungen. Das ist eine wichtige Nachricht an diejenigen, die am leitmedialen Diskurs verzweifeln. Meist unterhalb der öffentlich-rechtlichen Wahrnehmungsschwelle wächst eine neu ausdifferenzierte Friedensbewegung. Fast täglich finden an Universitäten, vor Betrieben, Rekrutierungsbüros, Bildungsmessen, auf Straßen und Plätzen größere und kleine Proteste statt. Fast jede Rodung und jeder Autobahnausbau oder der Bau neuer Rechenzentren wird mittlerweile im Kontext der Aufrüstung eingeordnet und kritisiert. In den Gewerkschaften rumort es. Allen, die gerade am leitmedialen Diskurs verzweifeln, würde ich wünschen, mal einen Tag unseren Posteingang zu sichten. Da passiert viel. Selbstfindung in einer wachsenden Bewegung. Früher war Militär ein Thema auf den Lokalseiten der lokalen Tageszeitungen. Damals waren wir fast die Einzigen, die über eine neue Sicherheitsstrategie oder den Ausbau einer Kaserne berichtet haben. Idealtypisch zugespitzt haben wir per Post eine Zeitungsseite bekommen, die dann im Internet zitiert und kritisch einordnet. Im Vergleich zu heute war das fast gemütlich, im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder nebenberuflichen Tätigkeit zu machen. Heute findet Militärpolitik alltäglich auf den Titelseiten statt, sorgfältig orchestriert und von einem Heer an ExpertInnen kommentiert. Früher konnten wir quasi auf jeden kleinen neuen Schritt der Militarisierung reagieren, ihn einordnen und kritisch kommentieren. Heute folgen 5 Schritte gleichzeitig. Neues EU-Papier, neue Sicherheitsstrategie, neues Rüstungsprojekt, autonome Kamikaze-Drohnen. Wir können nicht bei jedem dieser Themen Ihrer Expertise, unsere Expertise entgegensetzen. Anderes Beispiel. Seit Jahren schon finden quasi täglich Truppenbesuche bei Bildungsmessen oder Vorträgen von Jugendoffizieren an Schulen und Unis statt. Gelegentlich wurden wir eingeladen, um da ein Gegengewicht zu bilden. Im Falle von Schulen oft ohne ein Budget, auch nur für die Anfahrt. Das passiert nun quasi wöchentlich, eben weil es mehr Widerstände und Organisierung gibt. Hinzu kommen nun die Themen Wehrpflicht und Kriegsdienstverweigerung. Als Informationsstelle Militarisierung sind wir ein früher Treffer in der Suchmaschine, haben da allerdings nur begrenzte Kompetenzen. Im Kontext von Zeitenwende und massiv wachsender Bewegung stellt sich für uns aktuell mit Dringlichkeit die Frage, was sind unsere Kompetenzen? Was sind unsere Schwerpunkte? Was können wir bedienen und was auch nicht? Als spendenbasierter und ehrenamtlich getragener Verein werden wir absehbar keine gut bezahlten Stellen bieten können, die auch Sicherheit bieten. Wir müssen uns in einer durchdrehenden Kriegswirtschaft und einer wachsenden Bewegung neu finden und auf gewisse Kompetenzen fokussieren und diese Diskussion führen müssen. Wenn die LeserInnen der Graswurzelrevolution und unsere Mitglieder dazu Anregungen haben, dann gerne unter dem Begriff Wandel an imi@imi-online.de. Antimilitarismus in schwierigen Zeiten, wie dem völkerrechtswidrigen Überfall der USA auf Venezuela und der Entführung des Staatspräsidenten und der Ehefrau, kommen wir zu dem europäischen Lieferkettengesetz und einem Artikel dazu aus der Analyse und Kritik der Zeitung für linke Bewegung und Debatte aus Hamburg vom 16. Dezember. Vereint gegen Menschenrechte. Zu früh gefreut. Im April 2024 verabschiedete das EU-Parlament nach jahrelangem Kämpfen die EU-Lieferkettenrichtlinie, auch kurz EU-CSDDD. Noch zu Beginn des letzten Jahres hatte die FDP durch ihre Regierungsbeteiligung in der Ampelkoalition versucht, ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene auf den letzten Metern zu verhindern. Es entspannt sich ein Politkrimi, bei dem reguläre EU-Prozesse auf Druck der Liberalen über Bord geworfen wurden. Erst in der allerletzten Plenarsitzung der vorhergehenden Legislaturperiode stimmte das Parlament für die EU-Lieferkettenrichtlinie. Unternehmen mit einer Größe von mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 450 Millionen Euro sollen ihre Lieferkette auch über direkte Zulieferer hinaus auf potenzielle Menschenrechtsverletzungen prüfen. Nehmen Sie diese sogenannte Sorgfaltspflicht nicht ernst und kommt jemand zu Schaden, können Betroffene vor Gericht in der EU auf Schadenersatz klagen. Gewerkschaften und NGOs sprachen zu Recht von einem Paradigmenwechsel, weg von freiwilligen Selbstverpflichtungen hin zu verbindlicher Regulierung. Klar, kein Lieferkettengesetz wird je ausreichen, um das Kräfteverhältnis von Kapital und Arbeit maßgeblich zu verschieben. Aber unbedeutend sind solche Regularien auch nicht. Sonst würden sie nicht so viel Gegenwehr erzeugen. Und diese Gegenwehr war erfolgreich. Die vor nicht einmal 2 Jahren verabschiedete EU-Lieferkettenrichtlinie ist in ihrer damaligen Form schon wieder passé. Die Legislaturperiode, in der das EU-Parlament für die EU-CSDD, also die EU-Lieferkettenrichtlinie, stimmte, begann 2019. Fridays for Future protestierten regelmäßig. Von Covid war noch keine Rede. Russland hatte die Ukraine noch nicht angegriffen. Unter Ursula von der Leyen stellte die EU-Kommission den European Green Deal vor, der Europa bis 2050 klimaneutral machen sollte. Strategien für Kreislaufwirtschaft und Biodiversität entstanden. Im Rahmen des Fit for 55-Pakets ging es um das Verbrenner aus 2035 und erneuerbare Energien. Und dann war da eben noch das EU-Lieferkettengesetz. Nichts davon war radikal. Und trotzdem wirkt all das wie eine ferne, vergangene Zeit. Denn nach den EU-Wahlen im Juni 2024 verschoben sich die Kräfteverhältnisse in der EU-Kommission und im Parlament nach rechts. Kaum saß die neue EU-Kommission im Amt, kündigte sie an, die Nachhaltigkeitsagenda zu vereinfachen. Teil dessen sind die sogenannten Omnibus-Pakete, die Bürokratie abbauen sollen. Diese zerlegen im Rekordtempo alles, was nach sozialer oder ökologischer Regulierung aussieht. Das Mantra von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und hohen Energiepreisen dient dabei als Deckmantel. Die CSDDD, also die Europäische Lieferkettenrichtlinie, ist das prominenteste Opfer des Bürokratieabbaus. Im Dezember einigten sich Parlament, Rat und Kommission der EU auf eine neue, deutlich abgeschwächte Version der Richtlinie. Nur ein Bruchteil der ursprünglich erfassten Unternehmen bleibt übrig. Die CSDDD gilt nur noch für Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro, statt wie ursprünglich für Firmen ab 1.000 Mitarbeitenden und 450 Millionen Euro Umsatz. In Deutschland wären laut Oxfam gerade einmal rund 120 Unternehmen betroffen. Die Pflicht zu Klimaschutzplänen ist gestrichen, ebenso wie die EU-weit einheitliche zivilrechtliche Haftung, die Klagen vor Gericht ermöglicht hätte. Die Sorgfaltspflicht, welche Zulieferer müssen warum überprüft werden, sind verwässert. Jürgen Warbon, der die Nachverhandlungen des Lieferkettengesetzes für die konservative EVP-Fraktion, der auch die CDU angehört, führte, sprach von einem Great Day for Europe. Die Kostenersparnis für Unternehmen seien historisch. Doch historisch war etwas anderes. Und die Mehrheit für eine die CSDDD, also die Europäische Lieferkettenrichtlinie, abschwächende Parlamentsposition herzustellen, stimmte die EVP, also die Konservativen, erstmals gemeinsam mit rechtskonservativen und rechtsextremen Parteien ab. Darunter die Fraktion Europa, der souveränen Nation, der auch die AfD angehört. So viel ausgerechnet beim Lieferkettengesetz, die Brandmauer gegen rechts. Was bleibt, ist die erneute Erkenntnis, dass progressive Veränderungen nicht nur mühsam erkämpft, sondern auch permanent verteidigt werden müssen. Vom europäischen Lieferkettengesetz kommen wir zu den Wahlen in Chile und einem Artikel der Deutschen Welle vom 15. Dezember 2025. Wahlen in Chile. Rechtsruck in Lateinamerika geht weiter. Der Ultrarechte José Antonio Kast hat die Stichwahl um die Präsidentschaftswahl in Chile gewonnen. In immer mehr Ländern der Region regieren nun rechte Politiker. Wäre Augusto Pinochet am Leben, würde er mich wählen, hatte José Antonio Kast einmal gesagt. Der künftige Staatschef Chiles wird somit der erste Präsident seit der Rückkehr zur Demokratie des Landes 1990 sein, der nie einen Hehl aus seiner Verehrung für den ehemaligen Diktator gemacht hat. Für mehr als 7,2 Millionen Wählerinnen und Wähler anscheinend kein Problem. Noch nie zuvor in der Geschichte des Landes ist ein Präsidentschaftskandidat mit mehr Stimmen gewählt worden. In Chile herrscht Wahlpflicht. 15,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren wahlberechtigt. Ab dem 11. März 2026 wird Kast, Sohn eines ehemaligen Wehrmachtsoffiziers und NSDAP-Mitglieds, erzkatholischer Gegner von Abtreibung, Scheidung und Homo-Ehen sowie absoluter Hardliner beim Thema Migration, sein Amt antreten. Für Cristobal Ruviro Kaltwasser keine wirkliche Überraschung. Der chilenische Politikwissenschaftler sagt der Deutschen Welle, die politische Agenda in Chile hat sich komplett geändert. Standen vor 6 Jahren zu den Zeiten der Massenproteste noch die soziale Ungleichheit, Gesundheit und Bildung ganz oben, die 2 Jahre später zur Wahl des Linken Gabriel Boric führten, waren es jetzt die Themen Unsicherheit, Kriminalität und Einwanderung. Und da war die Wahl von Kast für viele attraktiv. Mit Wahlversprechen wie dem Bau einer Mauer zum Nachbarland Peru, der Abschiebung von 300.000 Migranten ohne Papiere und dem Bau von 9 Gefängnissen punktete der Messias der chilenischen Rechten, wie eine Biografie von Kast heißt, bei der Wählerschaft des Andenstaates. Ruviro Kaltwasser nimmt Politiker wie José Antonio Kast seit Jahren genau unter die Lupe. Er ist Direktor des Labors für die Erforschung der extremen Rechten in Santiago. Der weltweite Backlash begann in Europa, schwappte dann in die USA mit Präsident Trump und ist jetzt mit aller Kraft in Lateinamerika angekommen. Was alle diese ultrarechten Politiker vereint, ist ihre Radikalität und gleichzeitig ihr ambivalentes und problematisches Verhältnis zum demokratischen System. Der politische Rechtsruck werde aber nicht mehr nur von einzelnen Populisten vorangetrieben, so der Politikwissenschaftler. Bolsonaro in Brasilien zum Beispiel kann zwar nicht mehr antreten, aber der Bolsonarismus ist gekommen, um zu bleiben. So war es auch kein Zufall, dass Argentiniens rechtspopulistischer und ultralibertärer Präsident Javier Milei zu den ersten Gratulanten seines Freundes Kast zählte. Ein weiterer Schritt unserer Region zur Verteidigung des Lebens, der Freiheit und des privaten Eigentums, freute sich Milei per X auf die Zusammenarbeit, um uns vom unterdrückerischen Joch des Sozialismus des 21. Jahrhunderts befreien zu können. Was ist das Erfolgsgeheimnis von rechten Politikern wie Kast, Milei oder dem coolsten Diktator der Welt, wie sich El Salvadors autoritär regierender Präsident Nayib Bukele spöttisch selbst bezeichnet? Zwar sind alle extrem rechts, aber jeder von ihnen hat im Wahlkampf andere politische und wirtschaftliche Akzente gesetzt. Kast setzte ganz auf das Thema Migration, Bukele auf die Sicherheit und Milei hat die Inflationsstimmung eingebracht. Das heißt, die Gründe, warum sie gewählt werden, sind sehr unterschiedlich, sagt Pablo Simán der Deutschen Welle. Vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern konnten sie punkten. Diese Generation ist sich sicher, dass ihr Leben schlechter sein wird als das ihrer Eltern. Und die Linke hat darauf keine Antworten. Der argentinische Soziologe hat den Aufstieg Milleis akribisch verfolgt und darüber auch ein Buch geschrieben. Seine These, dass die Marea Rosa, die rosa-rote Welle, die mit Hugo Chavez Ende der 1990er Jahre in Venezuela begann und viele linke, progressive und antineoliberale Politiker in Lateinamerika in die Regierungen spülte, abgeebbt sei, habe durchaus auch mit eigenen Fehlern der linken Regierung zu tun. Sie hätten strukturelle Themen in Lateinamerika wie Korruptionsbekämpfung, Sicherheit und Wirtschaftswachstum zunehmend vernachlässigt. Aber der Hauptgrund für das Ende der rosa-roten Welt ist, dass sich Gesellschaft und Staat in den letzten Jahren immer mehr voneinander entfernt haben. Heute ist der Einfluss des Marktes in der Gesellschaft so groß wie noch nie, während der Einfluss des Staates so gering wie noch nie ist. Gleichzeitig wird vom Staat gefordert, Probleme zu lösen, die er gar nicht mehr lösen kann, so Simán. Milleis radikale These lautet daher auch, der Staat kann keine Probleme lösen. Mit seiner Kettensäge und dem Versprechen, den Staat zu schreddern, steigt er zur weltweiten Symbolfigur auf. Und so kippt ganz Lateinamerika immer weiter nach rechts. In Bolivien beendete der Christdemokrat Rodrigo Paz die 20-jährige sozialistische Herrschaft, der erste indigene Präsident Evo Morales seinen Stempel aufgedrückt hatte. In Ecuador versucht der Rechtspopulist Daniel Noboa, die bürgerliche Revolution von Ex-Präsident Rafael Correa vergessen zu machen. Und auch in Honduras wurde die Linke massiv abgestraft. Bei der von Manipulationen überschatteten Präsidentschaftswahl liegt der von US-Präsident Trump unterstützte rechte Kandidat Nasri Asfura vorn. Cristobal Ruviro Kaltwasser ist trotzdem davon überzeugt, dass das Pendel auch wieder in die andere Richtung ausschlagen kann. Die neuen rechten Regierungen müssten genauso liefern. Wenn die Linke in Lateinamerika wieder an die Macht kommen wolle, müsse sie sich einfach am größten Land Brasilien orientieren. Das Land habe der ganzen Welt bezüglich der Stärke seiner Institutionen ein leuchtendes Beispiel gegeben. Diese Institutionen haben funktioniert, als Ex-Präsident Bolsonaro das Wahlergebnis nicht akzeptierte und einen Staatsstreich anzettelte, für den ihn die Justiz zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt hat. Und hier sieht man auch den Unterschied zu den USA, wo es mit Donald Trump eine ähnliche Entwicklung gab. Brasilien hat seine institutionelle Stärke gezeigt, die Vereinigten Staaten dagegen ihre Schwäche. Von den Wahlen in Chile kommen wir zurück zu der Graswurzelrevolution und der Januarausgabe und zur Faschisierung. Kipppunkte, die Barbarisierung der Gegenwart. Nichts zwingt mehr, zurückblicken, vorausschauen als der Jahreswechsel. Selten aber waren beide Perspektiven so sehr durch die Erfahrung gegenwärtiger Verluste getrübt. Die Gegenwart ist aus dem Dämmerzustand herausgetreten. Das, was am politischen Horizont aufzieht, darf man ohne Übertreibung als die Morgenröte eines neuen Terrors bezeichnen. Der demokratische und freiheitliche Allianzen, die sich dem Erstarken der global agierenden rechten und völkischen Bewegung entgegenstellen müsste, scheint in einem Wirbel aus Krisen die Luft auszugehen. Egal ob Klimawandel, Artensterben, immense soziale Ungleichheiten, Migrationsfeindlichkeit und brutale Grenzregimes. Kriege oder genozidale Verbrechen. Die Liste der Probleme ist lang und diesen zu begegnen verschlingt immense Energie. Ein klarer Vorteil für die weltweite Rechte, der die genannten Probleme keine schlaflosen Nächte bereiten, weil sie sie leugnet, mitverantwortet oder sich auf der Seite der karbonwirtschaftlichen Profiteure wiederfindet. Kapitalismus, autoritäre Staatsumbau, skrupellose Gewinnorientierung, Faschistisierung gesellschaftlicher Verhältnisse. Alles wie aus einem Lehrbuch, ein bösartiges Klischee, ein grausames Déjà-vu. Die Frage, ob wir das, was wir in Teilen der Welt mit besonderer Brennschärfe in den USA beobachten, tatsächlich als Faschismus bezeichnen können oder ob wir uns damit einer Banalisierung des F-Worts schuldig machen, scheint mir kaum ins Gewicht zu fallen. Vor der Frage, wie wir angesichts dieser Entwicklung überhaupt weiterleben können. Es sieht so aus, als seien linke und anarchistische Utopien in Vergessenheit geraten. Wir befinden uns in einer Zeit des Durchhaltens, einer Zeit der Kämpfe darum, nicht noch mehr verloren geht, als ohnehin schon verloren gegangen ist. Zu den ökologischen Kipppunkten haben sich längst autoritäre Kipppunkte gesellt, wie der Politikwissenschaftler Mario Candayas schreibt. Der politische Drive hat sich von einer sozial-ökologischen Transformation, mit der man es auf Regierungsebene ohnehin nie wirklich ernst gemeint hat, zu einer autoritären Transformation verlagert, an deren finaler Ausgestaltung die Zerstörung des Anspruchs auf solidarische und demokratische Lebensweisen steht. In der dauerhaften Präsenz des Schmerzes über erlittene und befürchtete Verluste gilt es mehr denn je, eine Haltung aus Empathie und Sachlichkeit zu verteidigen, auch wenn es um diese stoische Gangart aktuell eher schlecht bestellt ist. Die Winde haben sich gedreht, und wer sich rechter Dominanz in den Weg stellt, sieht sich einer Phalanx von Justiz, Polizei und Geheimdiensten gegenüber, wie der an Niedertracht kaum noch zu überbietende Budapest-Komplex zeigt. Die Hoffnung, dass sich das politische Lager der Konservativen seiner ethischen Grundlagen erinnern würde und sich zumindest zu einer lediglich moderaten Übernahme der Position der politischen Rechten entschließen würde, wurde enttäuscht. Ob die Konservativen überhaupt als Stabilisator wirken können, indem sie rechte Positionen demokratisch spannen, darf mit Blick auf das kulturkämpferische Agieren der aktuellen CDU-CSU bezweifelt werden. Da die Brandmauer augenscheinlich nur hüfthoch gebaut war, steigen viele ChristdemokratInnen leichtfüßig darüber weg und verteidigen diesen Schritt mit der gleichen Form des gesunden Menschenverstandes, mit der sie sich auch gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen stemmen. Das Hardliner-Gehabe von Merz und Co. ließ sich wie eine Fortführung der verbalen Entgleisungen und Attacken der AfD und anderer Akteure am rechten Rand seit 2015. Egal, ob man sich nicht von traurigen Augen Geflüchteter erpressen lassen wolle, so Gauland, oder im Jubel ausbrach, wenn am eigenen Geburtstag die Zahl der erreichten Jahre jenen der abgeschobenen Afghanen entsprach, Seehofer, diese Dehumanisierung durch Worte ist Teil einer gesamtgesellschaftlichen Faschisierung, der sie auch noch die parlamentarische Absolution erteilt. Faschisierung meint nicht nur den Umbau staatlicher Institutionen, sondern immer mehr auch die Kolonisierung von Herz und Hirn, das Abstumpfen und Immunisieren gegenüber dem Leid der anderen, die sich nicht der exklusiven Solidarität der Rechten erfreuen dürfen. Diese alltägliche Entzivilisierung hat bereits alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst. In unseren Freundeskreisen, in unseren Familien oder unter unseren ArbeitskollegInnen zeigt sich das hässliche Grinsen des Faschismus, etwa in Aussagen, in denen mit leichter Hand Existenzberechtigungen zugeteilt oder abgezogen werden. Vom bürgerlich Verbrämten, das wird man doch noch sagen dürfen, ist man mittlerweile dazu übergegangen, einfach zu sagen, was man sagen möchte. Immerhin ist noch die haarsträubendste Erniedrigung anderer Menschen irgendwie vom Prinzip der Meinungsfreiheit gedeckt. Diese alltägliche Barbarisierung unseres Denkens und Fühlens ist eingelassen in die Taktiken und Strategien, die der politische Neofaschismus seit geraumer Zeit mit irritierendem Erfolg umsetzt. Das ewige Lamento, dass man ja nichts mehr sagen könne und in einer links-grünen Meinungsdiktatur lebe, während man zeitgleich jede nicht genehme Meinung mit Hass und Häme überzieht und Meinungsfreiheit mit einem Rechtsanspruch auf Verhetzung gleichsetzt. Das Pochen auf Wahrheit, während man Unwahres behauptet und schon längst nicht mehr an der basalen Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge interessiert ist. Ein neurechter Opfermythos, demgemäß sich das Volk aus der erniedrigenden Umklammerung einer als links apostrophierten Elite befreien müsse und womit das verbale Gepolter und um sich schlagen führender AfD-Spitzen als markiges Heroentum umgedeutet wird, das Gejammer ob der Überhand nehmenden linken Militanz und Gewalt, während man selbst nicht nur lächelnd den Schulterschluss mit gewaltbereiten Nazis sucht, sondern Gewalt zum Kernelement des eigenen Politikverständnisses gemacht hat. Das Brüllen nach einer Freiheit, die nur die Freiheit der Gleichgesinnten ist, vor allem aber eine Ignoranz gegenüber den Problemen der Gegenwart, die wahlweise als Betrug, inexistent oder vernachlässigbar hingestellt werden, oder denen man sich gleich im Modus des Barbarischen nähert und genüsslich in faschistischen Fieberträumen von Ausrottung und Vertreibung zergeht. Viele Menschen werfen jegliches Interesse an einem guten Leben zugunsten eines gewaltverherrlichenden neovölkischen Phantasmas über Bord. Wir müssen also in den kommenden Jahren der immer stärkeren, sektierten, exklusiven Solidarität der Neofaschisten ein immer größeres Netz an inklusiver Solidarität entgegenstellen. Wir sollten darüber diskutieren, wie wir der zunehmenden Gewalt von rechts begegnen, wenn das staatliche Gewaltmonopol als Schutzmacht ausfällt. Wir sollten den Landschaften, ökologischen Nischen, Lebensräumen, die für das globale agierende Kapital nur in Form möglicher Investitionen und Verwendung existiert, noch mehr Schutz und Wertschätzung entgegenbringen. Es wird immer wichtiger, der verständlichen Lethargie noch deutlicher die Vision eines freien, friedlichen und gleichen Miteinanders entgegenzuhalten. Zuletzt haben wir noch einen Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik aus der Januarausgabe der Zeitschrift, die sagt, sie sei eine Insel der Vernunft. Fatale Deals. Die Normalisierung des Taliban-Regimes. 4 Jahre nach der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban steht die internationale Gemeinschaft an einem Wendepunkt, über den kaum jemand spricht. Die anfängliche Isolation des Regimes verwandelt sich in eine faktische Anerkennung. Diplomatische Verhandlungen, die Akkreditierung von Taliban-Vertretern, was 2021 noch als Tabu galt, ist heute Alltag. Politisches Wegducken, pragmatische Ausreden und geopolitisches Kalkül haben zu einer langsamen, aber tiefgreifenden Normalisierung geführt. Eine Normalisierung, die internationale Normen untergräbt, die globale Sicherheit bedroht und vor allem die Menschen Afghanistans im Stich lässt. Als erstes Land der Welt hat Russland die Taliban offiziell als Regierung Afghanistans im Juli 2025 anerkannt und die Gruppe von seiner Liste verbotener Terrororganisationen gestrichen. Was für die Taliban einen außerpolitischen Prestigegewinn bedeutete, war für Russland ein Signal gegen den Westen. Dem Kreml ist inzwischen jeder Partner willkommen, der sich in seine antiwestliche Außenpolitik einfügt. Moskau steht mit dieser expliziten Legitimierung des Taliban-Regimes zwar noch alleine da, doch auch in anderen Ländern hat sich die Linie schon deutlich verschoben. Indien, das nach der Machtübernahme seine Botschaft in Kabul geschlossen hatte, kehrte mittlerweile mit technischen Missionen, so der offizielle euphemistische Begriff für die Entsendung von Diplomaten, wieder zurück. China, die Vereinigten Emirate, Usbekistan und Pakistan haben ebenfalls diplomatisches Personal nach Kabul geschickt. Doch die entscheidende Verschiebung findet woanders statt. In den Hauptstädten der westlichen Demokratien, die ihre eigenen Prinzipien gegen vermeintliche Sachzwänge eintauschen. Am weitesten geht dabei Deutschland. Ausgerechnet jenes Land, das jahrzehntelang die Verteidigung von Menschenrechten in der Außenpolitik besonders groß geschrieben hatte. Die Bundesregierung unter Friedrich Merz verhandelt derzeit offen und direkt mit den Taliban über Abschiebungen. Sie lässt Taliban-Vertreter sogar auf deutschem Boden arbeiten, etwa im afghanischen Konsulat in Bonn oder im Berliner Botschaftsgebäude. Ein Schritt, der das Regime stillschweigend legitimiert. Das Signal ist deutlich. Wenn ein Regime, das Frauen systematisch entrechtet und Terroristen schützt, wieder diplomatische Räume in Deutschland nutzen darf, dann hat sich Deutschlands politischer Kompass verändert. Offiziell begründen Regierungen ihre Zusammenarbeit mit den Taliban als alternativlose Notwendigkeit. Humanitäre Hilfe müsse organisiert, wirtschaftliche Stabilität im Land gefördert oder sicherheitsrelevante Informationen müssten ausgetauscht werden. Doch in Wirklichkeit verfolgen sie in erster Linie handfeste Eigeninteressen. Um jene Absatzmärkte zu ersetzen, die Russland im Zuge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 im Westen verloren gegangen sind, exportiert der Kreml seit einigen Jahren Gas, Öl und Weizen nach Afghanistan. Indien strebt nach strategischer Tiefe. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund seiner Rivalität mit Pakistan. Islamabad wiederum stabilisiert sein Hinterland. China denkt primär an den Großmachtkonflikt mit den Vereinigten Staaten und an die Ausbeutung der afghanischen Rohstoffvorkommen. Die europäischen Staaten hingegen wollen Abschiebungen ermöglichen, um den innenpolitischen Druck zu reduzieren, den ihnen der Aufstieg rechter Parteien bereitet. Dieser Pragmatismus ist gefährlich. Er unterstellt, dass mit den Taliban kooperiert werden könne, ohne ihre Macht zu legitimieren. Und er unterschätzt, wie sehr die Taliban internationale Anerkennung als innenpolitisches Werkzeug nutzen. Nach dem Anschlag eines afghanischen ehemaligen CIA-Mitarbeiters auf Nationalgardisten am 26. November in Washington D.C. drohen nun auch Abschiebungen aus den USA. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, alle Afghaninnen, die in den USA Asyl gefunden haben, zu überprüfen. Statt Terrorismus zu bekämpfen oder der Opposition gegen die Taliban zu helfen, schürt er so den Generalverdacht gegen die gesamte afghanische Bevölkerung. Hinter diesen Annäherungsversuchen an das Taliban-Regime steht außerdem eine Illusion. Die Vorstellung, die Taliban ließen sich durch diplomatische Einbindung mäßigen. Diese Hoffnung verkennt Wesen und Zielsetzung des Taliban-Regimes. Seit 2021 hat keine einzige Reform stattgefunden, die auf eine politische Öffnung hindeutet. Im Gegenteil, die Taliban setzten die härteste Form ihrer Ideologie um und sie tun es mit wachsendem Selbstbewusstsein. Praktisch bedeutet das, Frauen werden systematisch aus dem öffentlichen Leben verbannt. Mädchen dürfen keine weiterführenden Schulen besuchen. Ethnische und religiöse Minderheiten ebenso wie queere Menschen werden schikaniert und verfolgt. JournalistInnen eingeschüchtert und verhaftet. Willkür, Folter, Zwangsverschleppungen – all dies ist längst an der Tagesordnung. Gleichzeitig florieren im Umfeld der Taliban terroristische Netzwerke. Aktuell sind rund 14 terroristische und extremistische Gruppen innerhalb Afghanistans aktiv. Auch Al-Qaida, eine der weltweit bekanntesten Terrororganisationen, hat laut UN-Berichten in den vergangenen Jahren in Afghanistan wieder einen sicheren Rückzugsraum gefunden. Die Taliban haben ihr sogar erlaubt, Schutzhäuser und Trainingslager einzurichten. Dass Al-Qaida-Chef Ayman al-Zawahiri 2022 im Haus eines Taliban-Funktionärs in Kabul getötet wurde, war kein Zufall, sondern Ausdruck eines politisch-ideologischen Schulterschlusses zwischen Al-Qaida und den Taliban. Dasselbe gilt für das Haqqani-Netzwerk, die Gruppe, die nach Auffassung westlicher Sicherheitsbehörden weithin klar terroristisch operiert, besetzt mittlerweile zentrale Positionen innerhalb der Taliban-Regierung und kontrolliert das afghanische Innenministerium vollständig. Ein Regime aber, das Terroristen beherbergt und sie gar in sein Herrschaftssystem integriert, wird durch diplomatische Anerkennung nicht moderater, es wird ermutigt. Die internationale Normalisierung der Taliban hat eine unbequeme Wahrheit offengelegt. Viele Staaten haben nie eine wertebasierte Afghanistan-Politik verfolgt, sondern eine interessengeleitete, versteckt hinter moralischer Rhetorik. Geopolitisch ist Afghanistan ein Kollisionspunkt der Regional- und Globalmächte. Die Taliban haben verstanden, wie man mit dieser Gemengelage vielfältiger Interessen spielt. Je mehr Staaten den Kontakt suchen, desto stärker präsentieren sie sich im Inneren als legitime Regierung und desto weniger Druck verspüren sie, Reformen umzusetzen. Den außenpolitischen Prestigegewinn nutzen sie zur innenpolitischen Konsolidierung. Die Botschaft an die afghanische Bevölkerung ist ebenso eindeutig wie verheerend. Die Welt wird euch nicht helfen, sie hat sich arrangiert. Darüber hinaus hat die schleichende Anerkennung der Taliban Auswirkungen in einem viel größeren Maßstab. Im Umgang der Staaten mit einem Terrorregime zeigt sich stets auch der aktuelle Zustand der globalen Ordnung. Die Normalisierung des Taliban-Regimes bedeutet nicht nur einen Verrat an den Menschen Afghanistans, sie ist auch ein Verrat an den Prinzipien, auf die sich besonders westliche Demokratien berufen und die zwischenstaatlichen Beziehungen auf eine regelbasierte Grundlage stellen sollen. Gerade in Zeiten, in denen Demokratien zunehmend fragil werden und sich von einem expansionistischen Russland, der globalen Wirtschaftsmacht China und dem Trumpismus bedroht fühlen, wiegt das doppelt schwer. Wenn ein Regime, dessen Mitglieder vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werden, wieder als Partner akzeptiert wird, dann verliert das Völkerrecht weiter an Autorität. Wenn ein Regime, das Frauen aus dem öffentlichen Leben verbannt, unter dem Deckmantel technischer Kooperation legitimiert wird, dann klingt jedes Bekenntnis zu den Menschenrechten hohl. Und wenn demokratische Staaten mit Terrororganisationen über Abschiebungen verhandeln, um Symbolpolitik im Kampf um Wählerstimmen zu betreiben, dann verliert die Demokratie an moralischer Substanz. Selbst die Abschiebung afghanischer Frauen schließt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, nicht mehr aus. Die Taliban haben längst erkannt, sie müssen keine Zugeständnisse machen, sie müssen nur abwarten. Die Welt gewöhnt sich an sie. Das ist die eigentliche Katastrophe. Jede Normalisierung aber schwächt zugleich die afghanische Zivilgesellschaft. Afghanische Frauen sind heute vollständig entrechtet. Sie leben in einem System, das UN-Vertreter als Gender-Apartheid bezeichnen. Zugleich wird die Lage für Millionen Menschen in Afghanistan, die unter Armut, Hunger, Repression und Perspektivlosigkeit leiden, immer schwieriger und spitzt sich die humanitäre Lage im Land zu. Millionen Menschen sind auf ausländische Hilfen angewiesen, die vom Regime systematisch zweckentfremdet werden. Abschiebungen aus Iran und Pakistan verschärfen die Situation und bedrohen Hunderttausende Geflüchtete existenziell. Zugleich fehlt der entscheidende Hebel, der in autoritären Kontexten oft das einzige Veränderungspotenzial bereithält. Externer Druck, internationale Beobachtung, politische Isolation. Für Aufständische, Oppositionelle und KritikerInnen bleiben so kaum Möglichkeiten, sich gegen das Regime zu stellen. Langfristig birgt die derzeitige Normalisierungspraxis auch erhebliche Risiken für die globale Sicherheitsarchitektur. Afghanistan unter Taliban-Herrschaft entwickelt sich mitnichten zu einem stabilen Staat oder einem verlässlichen Partner. Das Land bleibt ein regionaler Unsicherheitsfaktor, der auch über seine Grenzen hinweg in die Welt ausstrahlt. Als Hort für Extremismus, Schmuggel, Repression und Schauplatz geopolitischer Einflusskämpfe. Wie sehr unter dem Regime Spielarten des radikalen Islamismus gedeihen, zeigt die rasante Ausbreitung extrem religiöser Schulen im Land, die sogenannten Madrasas. Seit 2021 hat sich deren Zahl vervierfacht. In Afghanistan droht so eine neue Generation von Extremisten heranzuwachsen. Aber das Emirat strahlt auch in die Nachbarschaft aus. So fühlt sich die terroristische Bewegung der pakistanischen Taliban, Tehrik-i-Taliban Pakistan, seit dem Machtwechsel in Kabul sichtlich ermuntert, ihre Aktivitäten zu intensivieren und vermehrt Anschläge zu verüben. Das heizt den ohnehin schon bestehenden Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan weiter an. Dass sich mit den Taliban eine radikal-islamistische Vereinigung als Staatsmacht etablieren konnte und zunehmend diplomatische Beziehungen zur internationalen Gemeinschaft unterhält, motiviert ähnliche Gruppen in der Region und anderen Teilen der Welt, selbstbewusst ihre Ziele zu verfolgen. Immer deutlicher zeichnet sich ab, bei der schleichenden Normalisierung der Taliban handelt es sich nicht bloß um eine außenpolitische Fehlentscheidung. Es ist eine historische Verantwortungslosigkeit, speziell jener demokratischen Staaten, die sich den Menschenrechten und einer regelbasierten Ordnung verpflichtet fühlen. Sie dürfen nicht vergessen, wer die Taliban sind und wofür sie stehen. Dieses Regime hat über Jahrzehnte Terror gesät, Minderheiten verfolgt, Mädchen und Frauen entrechtet, die afghanische Zivilgesellschaft massiv unterdrückt und selbst vor brutalsten Menschenrechtsverbrechen nicht Halt gemacht. Es waren die Taliban, die die Krankenhäuser stürmten und gezielt Schwangere und Neugeborene erschossen. Es waren die Taliban, die damals wie heute Al-Qaida Schutz boten, der Organisation, die für die Anschläge vom 11. September 2001 verantwortlich ist. Trotzdem erleben wir heute, dass die Taliban ohne internationalen Aufschrei diplomatische Bühnen betreten können, Visa erhalten und akkreditiert werden, während in Pakistan noch immer 2000 ehemalige Ortskräfte deutscher Institutionen, MenschenrechtsaktivistInnen und bedrohte AfghanInnen darauf warten, dass Deutschland seine Aufnahmezusagen einlöst. Bislang hat die schwarz-rote Bundesregierung nur AfghanInnen nach Deutschland fliegen lassen, die eine Zusage über das Bundesaufnahmeprogramm erhalten und erfolgreich auf Erteilung eines Visums geklagt hatten. Jene Personen, denen Zusagen über andere Programme gemacht wurden, bietet die Bundesregierung finanzielle Hilfen, wenn sie auf eine Aufnahme in Deutschland verzichten. Doch in ihrer alten Heimat droht ihnen Gefahr für Leib und Leben, während für sie zugleich die Zeit drängt. Ende 2025 läuft eine zwischen Pakistan und Deutschland vereinbarte Frist über die Klärung der Fälle aus. Danach droht den Betroffenen die Abschiebung nach Afghanistan. Anfang Dezember urteilte das Bundesverfassungsgericht deshalb im Fall eines Richters und seiner Familie, dass Schwarz-Rot die Entscheidung über die Visavergabe nicht weiter hinauszögern darf. Auch wenn es durch eine deutsche Brille so scheinen mag, Afghanistan ist nicht irgendein entfernter Schauplatz. Es ist ein globaler Prüfstein, an dem auch die Zukunft der internationalen Ordnung und Sicherheit verhandelt wird. Statt kurzsichtiger, innenpolitisch motivierter Symbolpolitik und diplomatischer Kosmetik braucht Berlin eine langfristig gedachte und konsistente Afghanistan-Politik, denn der Preis des Wegschauens ist hoch. Für Afghanistan, für die Region und letztlich für uns alle. Bevor unsere Sendung zu Ende geht, wollen wir auf Kontokündigungen durch die GLS-Bank hinweisen. Diese hat vor Weihnachten der DKP, der Roten Hilfe und dem ABC Dresden die Konten gekündigt. Das ABC Dresden unterstützte linke Gefangene in Russland und Belarus und musste diese wichtige Arbeit jetzt teilweise einstellen. Die Rote Hilfe unterstützt linke Menschen, die sich gegen staatliche Repression wehren oder von ihr betroffen sind. So auch die AntifaschistInnen, die vom Antifa-Ost- bzw. Budapest-Komplex betroffen sind. Ein weiterer Prozess gegen diese soll im Juni 2026 in Düsseldorf beginnen. Gegen dieses Vorgehen der GLS-Bank, nachdem die US-Regierung die Antifa-Ost als Terrororganisation eingestuft hat, gibt es einen offenen Brief unter diebankingstoppen.de, den ihr oder Organisationen, die ihr kennt, unterzeichnen können. Viele linke Hausprojekte und das Miethäuser-Syndikat haben ihre Konten bei der GLS-Bank. Weitere Kontenkündigungen auf Druck des VS können so direkt linke Strukturen gefährden. Deshalb müssen die bisherigen Kontokündigungen durch die GLS-Bank zurückgenommen werden. Deshalb schaut auf debankingstoppen.de. Das war der linke Medienspiegel im Januar. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.noblogs.org und tschüss.